In letzter Zeit besuchte der Chefsekretär der Liberaldemokratischen Partei Japans, Nikai, als Sondergesandter des Premierministers Abe Südkorea und verleumdete und bedrohte dabei die südkoreanische Bevölkerung, die erneute Verhandlung über die Vereinbarung in Bezug auf die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee verlangt. Im Zusammenhang damit gab der Sprecher des koreanischen Maßnahmekomitees für Fragen der Sexualsklaven der japanischen Armee und der Opfer der Verschleppung am 16. Juni eine Stellungnahme ab. Darin hieß es, am 10. Juni sagte Nikai während seiner Reise durch Südkorea vor den Begleitern und Journalisten, man solle sich nicht um die Kleinigkeiten streiten und diejenigen, die Ränke schmieden, völlig vernichten. Wenn solche entdeckt werden, sollen sie vernichtet werden, auch wenn sie eine Handvoll sein mögen. Das ist eine extrem arrogante Äußerung gegen die südkoreanische Bevölkerung, die Abschaffung der Vereinbarung in Bezug auf die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee verlangt, sowie eine unverzeihliche Beleidigung und offene Provokation gegen die ganze koreanische Nation, die an Japan harte Rache für die vergangenen Verbrechen des japanischen Imperialismus nehmen will. Hierbei erregt es große Besorgnis, dass die südkoreanischen Beamten solche freche und unverschämte Äußerungen der japanischen Reaktionäre nicht einmal richtig kritisieren, sondern von der zukunftsorientierten Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan reden und bei Japan Gefallen zu finden versuchen. Das ist gleich wie die pro-japanische landesverräterische Handlung des ehemaligen Park-Geun-Regimes, das trotz der einmütigen Proteste und Kritiken der südkoreanischen Bevölkerung von der Achtung und Erfüllung der Vereinbarung in Bezug auf die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee redete. Es ist eine unzulässige pro-japanische unterwürfige Tat, die hochmütige Handlung der japanischen Reaktionäre unterstützt und den Nationalstolz verleumdet. Die südkoreanischen Behörden sollen Bescheid wissen, dass sie außenpolitisch völlig isoliert werden, wenn sie der Forderung der ganzen Nation zuwider, die unterwürfige Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee nicht widerrufen und sich gegenüber Japan kriecherisch verhalten. Alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland sollen die unverschämten und arroganten Handlungen der japanischen Reaktionäre keinesfalls zulassen, diese entschieden bestrafen und einen energischen gesamtnationalen Kampf für die Liquidierung der pro-japanischen Landesverräter führen, die Würde und Interessen der Nation verkaufen.